Kapitel 1 Nomen Genus Maskulin, Neutral, Feminin Übung 3 Der, das oder die Ergänzen Sie. Hören Sie dann und sprechen Sie nach. Der Der Dezember Der Dezember Der Optimismus Der Optimismus. Der Winter. Der Winter. Der Musiker. Der Musiker. Der Westen. Der Westen. Der Juli. Der Juli. Der Süden. Der Süden. Der Freitag. Der Freitag. Der März. Der März. Der Herbst. Der Herbst. Der Elektriker. Der Elektriker. Der Schüler. Der Schüler. Der Zwilling. Der Zwilling. Das. Das Fernsehen. Das Fernsehen. Das Würstchen. Das Würstchen. Das Schwesterchen. Das Schwesterchen. Das Essen. Das Essen. Die. Die Ausbildung. Die Ausbildung. Die Ausstellung. Die Ausstellung. Die Pension. Die Pension. Die Lösung. Die Lösung. Die Reparatur. Die Reparatur.